Wenn man den Habitus als System von Grenzen versteht, dann bedeutet das für Habituswechsler die permanente Betrachtung ihrer selbst. Sie betrachten ihr neues Milieu vom Alten aus und das Alte vom Neuen aus. Sie vergleichen die eigene Person in beiden. Das ist erstmal nur eine Diagnose. Man könnte diese Selbstbetrachtung nun als zusätzliche mentale Arbeit bewerten, die kräftezehrend ist und die andere Menschen nicht leisten müssen. Genauso gut ließe sich argumentieren, dass sie mit zusätzlichen Kompetenzen ausstattet, mit einer Sprache, die andere nicht sprechen, einem aufmerksameren Blick auf die Dinge, der im Leben, auch im Kapitalismus, nicht unbedingt nutzlos ist. Andererseits, es gibt immer den einen Blick, der als richtig gilt, von dem angenommen wird, dass ihn die Mitte der Gesellschaft teilt. Und weil diejenigen, die ihn neu erlernen, ihn irgendwann auch reproduzieren, wird er als Standardblick der Standardmenschen nicht angefochten. Alles andere bleibt das andere.